Ben de buradayım. buradayım. Guten Tag, mein Name ist Yusuf Seçkin. Ich bin heute der zuständige Arzt für Sie und werde das Erstgespräch mit Ihnen führen. Erstmal benötige ich ein paar persönliche Daten von Ihnen. Und dann sprechen wir über Ihre aktuellen Beschwerden. Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu unterbrechen. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Sublin Schmidt. Könnten Sie bitte den Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Sublin mit Z U B L I N N. N, evet. N am N'de ya. Mhm. Schmidt SH MIDT. Sind Sie Herr oder Frau Schmidt? Herr Schmidt. Wie alt sind Sie, Herr Schmidt? 55. Ihr Geburtsdatum bitte. Ja. 1. Juli 1970. Wissen Sie, wie groß Sie sind? Ja, ich bin 1,73 Meter. Ihr Gewicht bitte. 74 Kilogramm. Haben Sie einen Hausarzt oder eine Hausärztin? Ja, natürlich habe ich, Herr Doktor. Wie heißt er oder sie? Er heißt Herr Renkler. Renkler mit RENKLER. Mit G, nicht K, G. Renkler. Was führt Sie heute zu uns, Herr Schmidt? Welche Beschwerden haben Sie? Ja, Herr Doktor, seit gestern Abend oder Nachmittag hatte ich ein Schmerzen bekommen. Habe ich ein Schmerzen bekommen. Wo genau tut es Ihnen weh? Ja, Rückenschmerzen habe ich. Und im Verlauf der Zeit hat sie schlimmer geworden. Heute kann ich nicht ertragen. Ich kann sagen, es ist sehr schlimm. Ich habe ein stechend und brennend Gefühl im Rücken und Schmerzen ist immer da. Das ist sehr schlimm. Ich kann nicht bewegen, ich kann nicht drehen. Beim Liegen auch habe ich Schmerzen. Beim Liegen auch. Aber ich muss Haben immer Sie im liegen. Ruhe Ich auch muss. Schmerzen? Entschuldigung. Im Ruhe, im Im Liegen. Ruhe auch. Beim Bewegen es ist schlimmer. Aber Ruhe auch habe ich Schmerzen in der Ruhe. İşte. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus? Habe ich Schmerzen im Lendenbereich. Rücken-Lendenbereich. Ja, strahlen nicht, aber ganz Rücken habe ich Schmerzen. Links oder rechts? Mitte. Mitte. Mitte. Aber es gibt keine Ausstrahlung. Nein. Gibt es irgendwelche Auslöser dafür? Was ist passiert, Herr Schmidt? Ja, ich weiß nicht, Herr Doktor, das Sind selbst passiert. Habe ich nichts gemacht. Ich habe alle gleich Dinge gemacht, aber es war passiert. Die Schmerzen plötzlich oder allmählich aufgetreten? Ja, zuerst Nachmittag war nicht schlimm. Aber Schritt für Schritt schlimm geworden und heute Morgen kann ich nichts ertragen. Ja, sind die Schmerzen plötzlich oder allmählich aufgetreten? Ja, Nachmittag, es beginnt, plötzlich beginnt, aber es war nicht schlimm, aber Schritt für Im Schritt Laufe wird der schlimm. Zeit wird es schlimmer. Ja. Hatten Sie das schon mal? Ja, manchmal hatte ich Rückenschmerzen, aber es war nicht wie das. Aber manchmal hatte ich, ja. Wann haben letztes Mal diese Schmerzen gehabt? Ja, ab und zu, ich kann nicht das genau sagen, aber ab und zu hatte ich Rückenschmerzen. Waren Sie deswegen beim Arzt? Ja, manchmal war ich beim Hausarzt und hat mir einige Vitaminen gegeben und hat mir gesagt, das ist das Muskelschmerzen war, Muskelspannung. Muskelspannung. Und ich hatte einige muskelspannende Medikamente eingenommen und Schmerzmittel eingenommen bevor. Aber jetzt es ist schlimm, Herr Doktor. Haben Sie dieses Mal dagegen irgendwelche Medikamente genommen? Nein, nein, habe ich nicht angenommen. Wurde bei Ihnen außer Muskelspannung andere Diagnose festgestellt? Nein, mit Rückenschmerzen nicht, aber habe ich Zuckerkrankheit und ja und so weiter. Ja, wir kommen zu Ihrer chronischen Geschichte. Aber jetzt wir sprechen über aktuelle Beschwerden. Haben Sie noch andere Schmerzen, Herr Schmidt? Ja, jetzt habe ich Rückenschmerzen, Herr Doktor. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 am stärksten ist? Ja, es ist 8 oder 9, ich weiß nicht. Ach du, oder nein. Könnten Sie bis zum Ende des Gesprächs aushalten? Oder ich kann Ja, Ihnen ein Schmerzmittel geben. ein Schmerzmittel wäre schön, Herr Doktor. Ja, bitte schön, ein Schmerzmittel und ein Glas Wasser. Ich danke Ihnen, aber ich hatte einmal Anaphylaktik Schock gegen Ibuprofen. Was haben Sie mir gegeben? Ja, Sie haben recht, Herr Schmidt. Haben Sie irgendwelche Allergien? Ja, ich habe Ibuprofen Allergie. Wie reagieren Sie darauf? Hatte ich anaphylaktisches Schock. Ich könnte nicht atmen und habe ich 2 Tage in Intensivstation geblieben, Tut mir leid zu damals. hören, Herr Schmidt. Haben Sie noch andere Allergien? Haselnussallergie habe ich auch. Wie reagieren Sie darauf? Ja, ich hatte einmal Zungenödem gehabt, nachdem Haselnuss gegessen habe. Zungenödem. Ich gegessen habe, hatte ich Zungenschwellung Verstehe. Ich gebe Ihnen und andere Atemnot. Medikamente. Können Sie es nehmen? Vielen Dank, Herr Doktor. Gerne, Ich gerne, lebe gerne. noch. Haben Sie Kribbeln oder Taubheitsgefühl bemerkt, Herr Schmidt? Ja, mein Rücken ist wie ein Ameisenlauf. Ja, weiß ich nicht, ja. Vielleicht kribbeln. Im Fuß oder in das Knie, im Knie. Nein, habe ich nicht. Nur im Rücken spüren Sie Ja, Taub. Rücken. Rücken. Haben Sie Muskelschwäche, Herr Nein, Schmidt? aber jetzt kann ich nicht bewegen, kann ich nicht drehen. Können Jetzt. Sie Ihren Fuß bewegen? Ihren Fuß. Ja, können Sie laufen? Ich kann nicht laufen, jetzt habe ich sehr starke Schmerzen. Wie sind Sie hierher gekommen? Mein Sohn hat mir mitgebracht. Verstehe. Haben Sie Schwellungen, Überwarmung oder Rötung im betroffenen Bereich bemerkt? Habe ich nicht bemerkt, aber mein Lendenbereich ist sehr schmerzhaft. Mein Sohn hat berührt und auf der Wirbelsäule hatte ich sehr stark Schmerzen. Verstehe. Haben Sie Fieber, Herr Schmidt, Schüttelfrost oder Nachtschweiß? Nein, habe ich nicht. Ist Ihnen schwindelig? Nicht so, vor ein bisschen mir ist übel, Wegen Schmerzen, Mussten Sie sich übergeben? denke Haben Sie in letzter Zeit etwas Schweres gehoben? ich. Nein. Nein, Herr Doktor, ich habe alles gleich gemacht. Was sind Sie vom Beruf, Herr Schmidt? Ich bin Angestellter bei der Gemeinde. Haben Sie körperliche Belastung bei der Arbeit? Ja, manchmal arbeite ich körperlich, ja. Wie ist Ihr Appetit? Ja, so seit gestern Abend, ich kann nichts essen. Ich habe sehr stark Schmerzen, vielleicht wegen Schmerzen. Haben Sie in letzter Zeit ab- oder zugenommen? Ich bemerke nicht. Bemerke das nicht. Wie ist Ihr Stuhlgang und Wasserlasten, Herr Schmidt? Ja, ich leide unter chronischer Verstopfung. Stoppen. Seit wann haben Sie das? Seit ungefähr 10 Jahren. Was nehmen Sie dagegen? Ja, ich nehme ein pflanzliches Mittel. Das nicht stimmt. Wasser lassen? Ihr Wasser lassen? Ja, ich habe kein Problem. Können Sie gut schlafen, Herr Schmidt? Normalerweise schlafe ich gut, aber gestern Abend könnte ich nicht schlafen. Haben Sie Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen? Ja, gestern Abend war total schlimm. Wegen dieser Schmerzen. Beide, ja, wegen Schmerzen. Haben Sie Atemnot, Husten oder Herzrasen bemerkt? Nein, nein, habe ich keinen. Ja, Sie haben schon gesagt, dass Sie Bluthochdruck haben. Haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen außer Bluthochdruck? Zuckerkrankheit habe ich. Seit wann haben Sie Bluthochdruck und Zuckerkrankheit? Seit 10 Jahren habe ich Bluthochdruck und seit 20 Jahren Zuckerkrankheit. Was nehmen Sie dagegen? Ich Gegen nehme Metformin zweimal täglich, Metformin. abends und morgens. In welche Dosis nehmen Sie das? 1000 Milligramm. Was nehmen Sie gegen Bluthochdruck? Ich nehme Captopril, 25 Milligramm morgens. Einmal. Ja. Haben Sie noch andere chronische Erkrankungen? Nein, aber als ich Kind war, hatte ich Windpocken. Windpocken. Ja. Welche Behandlung hatten Sie? Ja, ich erinnere mich nicht gut, aber hatte ich ein ja, Schmerzmittel oder fiebersenkende Mittel Richtig. eingenommen, ja. Außer diesem Medikament nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Nein, nein, nehme ich nicht. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, mit 12 wurde ich ja wurde mein Wurmfortsatz entfernt. Hatten Sie noch andere Operationen? Ja, vor 3 Jahren wurde ich wegen Hüftefraktur operiert. Hüftefraktur. Ja. Ich habe Platin und zwölf Schraub. Fünf Hatten Gelenek. Sie Unfall? Nein, ja, es war sehr kleine. Ich habe gestolpert, dann hingefallen. Es war sehr klein, aber ich hatte komischerweise ein Hüftgelenk Fraktur. Ich verstehe das nicht. İşte wurde bei Ihnen Osteoporoz gestellt? Ja, mein Hausarzt hat einmal gesagt mir, vielleicht mein Rückenschmerzen kann ein Osteoporos verursachen. İşte Aber nicht machen Sie sich genau. deswegen keine Sorgen. Nach dem Anamnesgespräch werde ich eine Laboruntersuchung veranlassen, Herr Schmidt. Ja, vielen Dank, Herr Doktor. Rauchen Sie? Ja, ich rauche, ja. Wie oft rauchen Sie? Und seit wann? Seit 30 Jahren ein Schachtel Zigarette rauche ich. Ein Schacht. Trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke jeden Abend zwei oder drei Rotwein, zwei Glas Rotwein. Und ab und zu und Bier. Eine Flasche. Was meinen Sie damit? Mit meiner Freunde oder Freundinnen einmal, Seit wann zweimal trinken Sie Alkohol? pro Monat. Seit wann trinken Sie Alkohol? Ja, als ich vielleicht nach dem Gymnasium, Herr Doktor, das ist ganz normal in Deutschland. Ja, natürlich. Bitte nehmen Sie die folgenden Fragen nicht persönlich aus medizinischen Gründen, fragen wir immer, haben Sie Erfahrung mit Drogen? Ja, als ich im Gymnasium war, hatte ich probiert, zwei Joint, aber ich rauche regelmäßig nicht. İşte. Sind Sie verheiratet? Ja. Wie wohnen Sie? Wir leben zusammen mit meiner Familie. Mit Ihrer Frau und Kinder, oder? Ja, ich habe drei Kinder. Sind Sie gesund? Ja, Sie sind gesund. Gut zu hören. Sie sind Angestellter im Gemeinde. Gibt es irgendwelche chronische Erkrankung in Ihrer Familie? Ja, mein Vater hat vor 4 Jahren an Apoplex erlitten. Tut mir leid zu Mit hören. Schlaganfall, Entschuldigung, Ja. Schlaganfall erlitten. Und In deswegen, er könnte nicht gut laufen. Wie alt Er war er? ha? Wie alt war er? Ja, er ist 78. Ihre Mutter? Meine Mutter leidet an seit 20 Jahren Knochengeschwund. Schon. Haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. İşte. Sind Sie vollständig geimpft, Herr Schmidt? Ja, ich habe alle Impfungen gehabt, aber weiß ich nicht, ob alle sind Ja. Besuchen Sie vollständig. Ihre Hausärztin regelmäßig? Ja, besuche ich regelmäßig, Gut. besuche ich. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Ja, waren wir vor 4 Jahren im Kanarieninsel wegen Urlaub. Letzte Zeit meine ich in letzte 6 Monaten, aber vielen Dank für die Info, Herr Schmidt. Meinerseits habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch etwas hinzufügen, Herr Schmidt? Herr Doktor, was habe ich vermutlich? Was vermuten Sie? Ich habe Angst, hat Machen starke Sie sich Schmerzen. deswegen keine Sorgen, bitte. Wir sind für Sie da. Wir tun alles für Sie. Es ist zu früh, etwas Genaues zu sagen, Herr Schmidt. Wie gesagt, werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen, danach Laboruntersuchungen veranlassen. Gegebenenfalls werde ich apparative Diagnostik veranlassen. Ben können wir entscheiden. Aparatif, welcher Apparat? Verstehe Operativ ve diagnostik bedeutet Bildgebende diagnostik. Ha, Wie zum okay. Beispiel Röntgen, Computer Tomografie. Okay, verstehe genau, Herr Doktor. Vielen Dank. Gerne. Vorstellen, den ich eben in der Notaufnahme gesehen habe, hätten Sie Kurzzeit? Ja, gerne. Es handelt sich um Zublin Schmidt, einen 55-jährigen Patienten, geboren am 1.7.1970, 1,73 Meter groß, 74 Kilogramm schwer. Er stellte sich bei uns vor aufgrund seit gestern Nachmittag bestehender, stechender, brennender, zunehmender, plötzlich aufgetretener Rückenschmerzen ohne Ausstrahlung. Er gab an, die Rukenschmerzen, Bewegung Fachbegriff. Lumbalgie. Okay. Okay. Lumbalgie. Er gab an, dass Ruhe die Schmerzen verbessere und die Bewegung die Schmerzen verschlimmere. Gibt es einen Unfall oder Er hatte keinen Unfall, eine Frau Oberärztin. Krankheit? Kein, okay. Ferner gab er an, diese Beschwerden schon mal gehabt zu haben. Deswegen war ihm schon Hausarzt. Der Hausarzt hat Muskelspannung gestellt und er hat Vitamin und Schmerzmittel verschreiben. Aber dieses Mal hat er keine Medikamente dagegen eingenommen. Als Begleitsymptome liegen Parästhesie im Rückenbereich vor. Die Schmerzintensität wurde mit 8 bis 9 von 10 bewertet. Die Frage nach Ödema, Hautverfärbung wurde verneint. In der vegetative Anamnese sind folgende Beschwerden bekannt: Nausea, Inappetenz wegen dieser Schmerzen, Obstipation seit 10 Jahren, die mit pflanzliche Arzneimittel behandelt, sowie Insomnie wegen dieser Schmerzen. An Vorerkrankungen leidet er seit 10 Jahren an arterieller Hypertonie. Dagegen nimmt er Captopril 25 Milligramm einmal täglich ein, sowie seit 20 Jahren an Diabetes mellitus. Dagegen nimmt er Metformin zweimal 1000 Milligramm täglich ein. Er hatte Varicella Zoster, als er Kind war. Bei ihm wurde mit 12 Jahren eine Appendektomie durchgeführt, sowie vor 3 Jahren wegen Hüftfraktur eine Operation durchgeführt. Er habe Allergien gegen Ibuprofen und Haselnuss. Ibuprofenallergie äußert sich mit anaphylaktischem Schock. Haselnussallergie äußert sich mit Zungenödem oder Zungenvergrößerung. Ich glaube, können wir auch anaphylaktischer Schock sagen. Er ist Raucher, 30 Pack Years. Er rauche seit 30 Jahren ein Schachtel Zigaretten täglich. Er trinke Alkohol, 2 bis 3 Gläser Wein täglich und ab und zu mal Bier in einem Monat. Er habe zweimal gejoint, als er im Gymnasium war. Er ist verheiratet, er lebt mit seiner Frau zusammen, er hat 3 gesunden Kinder. In der Familienanamnese fand sich Osteoporose bei der Mutter. Sein Vater ist mit 78 Jahren an Apoplex verstorben. Er ist vollständig geimpft. Die Reiseanamnese ist unauffällig. Meine Verdachtsdiagnose lautet auf Osteoporose. Dafür steht Okay. Familienanamnese und er hatte vor 3 Jahren Hüftfraktur. Und ja, das steht für Osteoporose. Differentialdiagnostisch kommen Bandscheibenvorfall, Muskelspannung, Gonarthros, Entschuldigung, Coxarthros in Betracht. Zur Diagnostik. Hat der Patient eine Osteoporose-Diagnose bevor gehabt? Sein Hausarzt hat einen Gedanken, es könnte Osteoporose sein, aber bisher keine Festdiagnose gestellt. Okay, wie hat die Hüftfraktur oder Femurfraktur, Hüftfraktur Er hat gestellt? gestürzt, dann die dann hatte er Hüftgelenkfraktur. Er hat keinen Unfall. Und niemand hat eine Diagnose für Nur eine Gedanken. Bisher keine feste Diagnose gestellt. Okay. Und der Patient hat nur zwei Risikofaktoren. Familienanamnese und Familienanamnese, aber die andere Risikofaktoren ist wirklich höher Risikofaktor. Er ist gestürzt, danach sein Hüftgelenk gebrochen habe. okay, und der Patient ist nicht höheres Alter, oder? Er Und ist 55 Jahre alt. Ja, 55 und und männliche Geschlecht. männliche Geschlecht, Wir erwarten nicht Frauen untergewicht. mehr Ja. als Männer, aber es könnte sein. Das ist mein Verdachtsdiagnos, nur Frau Oberst. Okay, welche Labor Untersuchungen möchten Sie Als Laboruntersuchungen überprüfe ich Blutbild, Entzündungswerte, Vitamin D-Werte, Vitamin D, Phosphat oder Phosphat, ja, Parathormon, PTH, PTH und Thyroidwerte. Werte. Okay, und hat der Patient Diabetes Ja, er leidet seit mellitus? 20 Jahren an Diabetes mellitus. Ja, ist Diabetes mellitus gut Ja, um angestellt? die Diabetes mellitus überprüfen oder kontrollieren, werde ich HbA1c Ja. und Glukoswerte auch überprüfen. Okay. Und? Zunächst würde ich körperliche Untersuchung durchführen. Bei der körperlichen Untersuchung achte ich auf neurologische Untersuchung. Ich überprüfe Motorik, Reflexe und Sensibilität, weil er an Parästhesie leidet. Zur weiteren Diagnostik würde ich apparative Maßnahmen durchführen. Zunächst würde ich eine Röntgen den Lendenbereich veranlassen. Danach werde ich Knochendensitometrie durchführen. Was meinen Sie, Knochendensitometrie? Das ist Können Sie sicher. aufhören? Leider, ich kann es nicht erklären. Wir Okay. können Knochen überprüfen. Wie kann man sagen? Ich weiß nicht. Das ist eine CT-Methode oder bildgebende Verfahren ister. Wir können bei der Röntgenuntersuchung diese Parameter überprüfen. Okay. Und? Und sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich Vitamin D, Bisphosphonat, gegebenenfalls Oleandrolat verschreiben. Und ich empfehle den Patienten regelmäßige körperliche Aktivität und Ernährungsberatung. Okay, und der Patient achte darauf, stürz oder? Ja, ich empfehle ihm auch, er sollte darauf achten. Und Nikotin und Alkoholkarenz. Ja, er trinke viel Alkohol und er rauche viel Zigaretten und ich empfehle auch Nikotin und Alkoholkarenz. Okay, wissen Sie, wie ist die Ernährungs- und Bewegungssituation des Patienten? Ich habe darüber nicht Frage gestellt, Frau Oberärztin. Bei der körperlichen Untersuchung werde ich fragen. Okay. Ja, weitere Fragen? Und der Patient nehme viele Medikamente. Diese Medikamente können Osteoporose verursachen. Oder wissen Sie? Nur Metformin und Captopril. Ich habe keine Ahnung über dieses Thema. Aber ich glaube nicht. Wie definieren Sie Osteoporose? Ja, mit Osteodensitometrie oder Knochendensitometrie können wir diese Diagnose bestätigen. Ich erinnere mich nur Z-Score, aber leider jetzt kann ich nicht erklären. Ja, okay. Z-Score ist eine Beurteilungsmethode. Ja, wie gesagt, jetzt ich erinnere mich nicht daran. Und jetzt Sie empfehlen die Patienten stationär aufnehmen, oder? Ja, sie leidet an heftigen Schmerzen. Ja, Deswegen kann das werde ich eine stationär. Fraktur? Ja, und um meine Differentialdiagnosen auszuschließen, werde ich ihn stationär aufnehmen. Okay, und empfehlen Sie eine konservative Therapie oder eine Operation ist möglich? Wenn er einen Fraktur hat, werde ich eine chirurgische, orthopädische Konsil veranlassen, um die Therapie oder um die Operation zu optimieren. Okay, nach der Therapie empfehlen Sie die Patienten Bewegungstherapie und Ja, Physiotherapie. und ja, Krankengymnastik, regelmäßige körperliche Aktivität, Ernährungsberatung Nikotin und Alkoholkarenz. Okay. Okay, danke schön. Danke. Doktor. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich würde gerne ihn Ihnen vorstellen. Haben Sie kurz Zeit dafür? Ja, bitteschön. Ich berichte über der 55-jährigen Patienten Herrn Zublin Schmidt, der 1,73 Meter groß ist und 74 Kilogramm wiegt. Herrn Schmidt stellte sich heute bei uns wegen seit gestern persistierender Rückenschmerzen vor. Die Welche Schmerzintensität Fachbegriff können wir benutzen hier für Rückenschmerzen? Rückenschmerz Dorsalgie. Okay. Da Lumbalgi können wir sagen. Lumbalgia, Lumbalgia, Dorsalgia, Okay. Lumbalgia vor, ja. Die Schmerzintensität wurde mit 8 bis 9 von 10 bewertet. Der Patient klagte über auch Nausea und Obstipation seit 10 Jahren. Fragen nach Fieber, Schüttelfrost, nächtliche Hyperhidrose, Dyspnoe und Tachykardie wurden verneint. Außerdem hat der Patient Inappetenz und Insomnie wegen Schmerzen. Der Patient leidet an Diabetes mellitus Typ 2 seit 20 Jahren, arterielle Hypertonie seit 10 Jahren und chronischer Obstipation. Als er Kind war, hatte er Varicella-Zoster erlitten. Er nimmt regelmäßig Metformin 1000 Milligramm morgens und abends, Captopril 25 Milligramm morgens und pflanzliche Arzneimittel gegen Obstipation. Bei dem Patienten wurde mit 12 Jahren Appendektomie durchgeführt und vor 3 Jahren Osteosynthese wegen Femur-Hals-Fraktur durchgeführt. Reiseanamnese ist unauffällig. Bei dem Patienten sind Haselnüsse Allergie und Ibuprofen Allergie bekannt, die sich mit anaphylaktisches Schock und Zunge-Ödeme äußern. Er ist vollständig geimpft und er ist starker Raucher und raucht seit 30 Jahren ein Schachtel Zigarette. Er trinkt 2 bis 3 Gläser Wein täglich seit 25 Jahren. Und ab und zu Bier. Drogenkonsum wurde verneint. In der Familienanamnese gab er an, dass sein Vater an Apoplex vor 4 Jahren gestorben und seine Mutter an Osteoporose seit 20 Jahren leidet. Er ist verheiratet, hat 3 Kinder und er lebt mit Seiner Familie. Er ist angestellter bei der Gemeinde. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Wirbelsäule oder Vertebra Fraktur, Lumbar Vertebra Fraktur, hochwahrscheinlich wegen Osteoporose hin. Differential diagnostisch kommen Vertebratumor, Muskelspannung und Metastase in Betracht. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich den Patienten zunächst körperlich untersuchen. Ich taste ganz Wirbelsäule ab, ob Druckdolenz, ob es ein Druckdolenz gibt und eine Schwellung, Rötung und Hautveränderungen gibt. Und werde Röntgen des oder der Wirbelsäule veranlassen, in Zwei Ebenen. Und ich werde auch Lumbar MRT durchführen oder Lumbar CT durchführen, um einige Tümören auszuschließen oder Wirbelsäule oder Lumbar Pathologie auszuschließen oder Fraktur zu bestimmen. Sollte sich die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, würde ich den Patienten stationär aufnehmen und ein orthopädisches Konsil ist auch sinnvoll. Ich werde einen venösen Zugang legen, Schmerzmittel verabreichen und Blut abnehmen. Ich werde großes Blutbild, Kalzium, Phosphat, Elektrolytin und Tumörmarker, Parathormon, Glukoz und HbA, Glykolyse Hämoglobin bestimmen lassen und ich werde Knochen Densitometrie veranlassen, um mein Verdachtsdiagnose zu bestätigen. Okay. Ja, Sie haben schon gesagt, dass Sie ein paar Differentialdiagnosen haben. Welche Krankheit können wir auch Differentialdiagnose sagen bei diesem Patienten? Ich meine. Ja, Patient kann auch an Skoliose oder ja Wirbelsäule Erkrankungen leiden. Besonders Rheumatoid Arthritis, Ankylosing Spondylitis auch kann in Betracht kommen. Deswegen werde ich auch Entzündungsparameter auch bestimmen lassen. Auch HLA 27 auch bestimmen lassen in dieser Patient. Patient ist männlich und hat Lendenbereich Schmerzen. Auch Metastase kommen in Betracht. Besonders Prostatmetastase kann auch auftreten. Deswegen werde ich ein paar Laboruntersuchungen durchführen. PSA und Total PSA werde ich auch bestimmen lassen. Okay, also in der Geschichte von Vorerkrankungen gibt es eine sehr interessante Information. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, meine Kollege. An welche Vorerkrankungen leidet der Patient? Können Sie es nochmal sagen? Ja, an Typ 2 Diabetes mellitus und arteriell Hipertonie und wahrscheinlich Osteoporoz und als Kind war Varicella Zoster, Okay, hat Erkrankung. also dieses Krankheits, Varicella-Zoster, ist das wichtig also bei diesem Patienten als Differentialdiagnose? Ja, Herr Oberarzt, Sie haben recht, das kann auch ein Zona-Zoster sein. Bei der Untersuchung achte ich, ob Hautveränderungen, Rötung und Blase gibt im Haut. Achte ich darauf, ja. Genau, also ohne Bläschen können wir auch eine Ja. Herpes-Zoster feststellen, ja, ohne Ja. Bläschen. So Ja, nach ja, ja, der Rückenschmerzen können ja. wir zum Beispiel nach 2 oder 3 Tagen oder 5 Tagen können wir die Bläschen feststellen. Also auf jeden Fall kommt eine Varicella-Zoster als Differentialdiagnose, ja? Ja, Sie Okay, haben sehr recht. gut. Sie haben Okay, recht, ja. welche Ätiologie kennen Sie bei Osteoporose? Ja, Patient ist ein starker Raucher. Und Alkoholtrinker. Diese hat Risiko, besonders familiären Belastung, auch familiäre Belastung hat der Patient. Denke ich, ja, Sport, ja, nicht Sport zu treiben, auch kann ein Verursachen sein. Ich muss auf jeden Fall den Patient fragen, ob Sport treibt oder regelmäßig Sport treibt oder Sonnenlicht zu nehmen. Ja. Ich werde fragen. Okay, gut. Welche Symptome sprechen gegen eine Metastase? Ja, der Patient hat kein Gewicht Abnahme. Und hat keine Beschwerden, Schwellung, Beispiel Schwellung oder andere Körperschmerzen, hat keine Beschwerden. Aber der Patient hat seit 10 Jahren Obstipation, das kann ein Kolonkarzinom sein und auch kann Metastas auftreten, meiner Meinung nach. Müssen wir Okay. auf jeden Fall fragen. Okay. Gut. Und Sie haben gesagt, dass die Diagnostik ein CT durchführen würden. Könntest du bitte CT erklären? Ja, CT ist gehört zum bildgebendes Verfahren. Mit Hilfe CT können wir Knochen, inneren Organen, Verletzungen, Blutungen, Tümören beurteilen. Untersuchung dauert 5 bis 10 Minuten. Patient liegt in Röhre und bleibt ohne Bewegung. Man muss ruhig sein. Wenn hat ein Platzangst hat, müssen wir ein Beruhigungsmittel verabreichen. Und das hat einige Risiko. Ja, das CT ist beim Schwangerschaft oder beim Kontrastmittelallergie können wir nicht nutzen. Die sind kontraindiziert, ich kann sagen. Und Strahlung ist gering, nicht sehr gefährlich. Okay, Dann, was empfehlen Sie dem Patienten nach der Behandlung? Ja, ich empfehle auf jeden Fall Nikotinkonsum zu reduzieren, am besten aufhören und Alkoholkonsum auch reduzieren oder aufzuhören und regelmäßig Sport zu treiben und ja, milchreich Produkte zu essen. Ich empfehle den Patienten und ja Vitamin D regelmäßig nehmen. Ja. Okay, gut. Vielen Dank, Vielen Herr Dank. Kollege. Vielen Dank. Sie da hören Ja, ich Hallo. başladı. Ja, okay. Guten Abend. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen und würde gerne Ihnen den Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich, Herr Oberarzt? Bitte schön. Ja, es handelt sich um Sublin Schmidt. Herr Schmidt, 55 Jahre alt, 1,73 Meter groß, 74 Kilogramm schwer. Der Patient stellte sich bei uns wegen seit gestern Abend aufgetretener, bestehender Lumbalgie ohne Ausstrahlung vor. Dem Patient zufolge sind die Schmerzen stechend und brennend. Des Weiteren erwähnt dass die Schmerzen bei der Belastung schlimmer im Ruhe besser geworden sind. Die Schmerzintensität wurde mit 8 bis 9 von Sen einer Schmerzskala bewertet. Er hat früher wegen dieser Probleme viele Mal Hausarzt gewesen. Aber es wurde bei ihm keine bestimmte Diagnose festgestellt. Die Einnahme von Analgetika und Antispasmolytika hat keine Verbesserung gebracht. Die Beschwerden gehen mit Paresthesie, Myalgie und Muskelspannung einher. Er wurde von seinem Sohn zu uns gebracht. Die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf schmerzbedingte Inappetenz und Insomnie sowie Emesis. An Vorerkrankungen nannte er seit 20 Jahren bestehende Diabetes mellitus, seit 10 Jahren arterielle Hypertonie. Dagegen nimmt er Metformin 1000 Milligramm zweimal täglich und Captopril 25 Milligramm ein. Außerdem hat er Varizellen. Er hatte sehr lange Zeit Ostipation. Dagegen nimmt er eine pflanzliche Mittel. Aber der Name sollte geklärt werden. Er reagiere allergisch auf Haselnuss, was sich als Zungenödem äußert. Außerdem hat er Ibuprofen-Allergie, was sich durch anaphylaktischen Schock äußert. Es wurde mit 12 Jahren eine Tonsillektomie durchgeführt. Als Kind wurde bei ihm wegen Femurhalsfraktüre eine Operation durchgeführt. Er wurde mit Platten und Straub behandelt. Er ist rauchera und seit 30 Jahren trinke er ein Schachtel Zigaretten täglich. Er trinkt jeden Tag 2 bis 3 Gläser Rotwein und gelegentlich ein Flasche Bier. Konsum as er hat zweimal Joint geraucht. Im Besuch auf Familienanamnese teilt er mit, dass der Vater mit 78 Jahre alt ein Apoplex verstorben ist. Die Mutter hat seit 20 Jahren Osteoporose. Er ist Einzelkind. Er ist vollständig geimpft. Reiseanamnese ist unauffällig. Er arbeitet als Angestellter einer Gemeinde. Er ist verheiratet, wohnt mit Familie und hat 3 Kinder. Alle Kinder sind gesund. Ich gehe von einem Verdacht auf Osteoporose aus, der Patient dafür typische Symptome aufweist. Der Patient hat Lumbalgie ohne Ausstrahlung und er hat sehr wichtige Geschichte. Als Kind hat er eine Femurhals ohne Unfall und seine Mutter hat auch Osteoporose. Diese sprechen für Osteoporose als Differentialdiagnose, kommen auch Diskusprolapsus, Tumormetastasen im Bettrap. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst den Patienten die Vitalparameter überwachen. Dann werde ich den Patienten körperliche untersuchen. Zunächst werde ich den Patienten neurologische untersuchen. Dabei achte ich, ob Störungen motorisch, sensorisch oder andere Veränderungen vorliegen. Danach werde ich Wirbelsäule palpieren, ob sichere und unsichere Frakturzeichen gibt. Außerdem wäre ich Haut untersuchen. Dabei achte ich darauf, ob Hautfarbe Veränderungen, Kolorubo oder andere Schwellungen gibt. Neben der körperlichen Untersuchung wären Laboruntersuchungen sinnvoll, um eine umfassende Diagnostik zu gewährleisten. Dabei werde ich Blutbild, BSG, CRP, Elektrolyte, Kalzium, Phosphor, Vitamin D, TSH bestimmen lassen. Danach werde ich eine Röntgen veranlassen, um mögliche Knochenfraktur auszuschließen. Herr Kollegin, welche Röntgen veranlassen Sie? Das ist eine spezielle Röntgenuntersuchung. Mit der werde ich Aufhellung der Knochenstruktur durch vermehrte Strahlentransparenz kontrollieren. Es ist richtig oder falsch, Ich ich erwarte sicher. auf zwei Ebenen Lindenwirbelsäule. Ja, wir ben Säule Röntgenuntersuchungen. Achte ich darauf, ob vermerkte Strahlen Transparenz gibt. Ja. Was beachten Sie bei der Röntgen? Ich beachte darauf, Ja, ich darauf vermerkte Strahlentransparenz Zeichen gibt. okay. Machen Sie weiter. Ja. Bei unklar Befund werde ich jeden Fall CT des Wirbelsäule CT der Wirbelsäule veranlassen, unmögliche Pathologien auszuschließen. Welche Pathologien können Sie CT des Wirbelsäule ausschließen? Duscus pyropsus und mögliche Metastasen auszuschließen. Und Knochenfraktur. Knochenfraktur, ja. Sie haben recht, Herr Oberarzt, ja. Okay, machen Sie weiter. Ja. Danach gegebenenfalls werde ich den Patienten MRT durchführen. Unmögliche andere Pathologien oder Weiß-Gewebe Pathologien auszuschließen. Zum Beispiel Duscus prolapsus. Und es wäre sinnvoll, um den Patienten eine Osteodensitometrie durchzuführen. Sollte sich meine Verdachtsdiagnose bestätigen, werde ich den Patienten stationäre aufnehmen. Für zunächst werde ich den Patienten einen Zugang vorlegen und danach den Patienten Analgetika, Antispasmolytika einleiten. Ich werde dem Patienten Kalzium, Vitamin D, Bisphosphonat verabreichen. Nach dem akut Behandlung werde ich dem Patienten empfehlen, Veränderungen, zum Beispiel Nikotinkarenz, körperliche Bewegung und Vitamin D. Wenn Sie mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind, werde ich in den geplanten Untersuchungen fortsetzen, Herr Oberarzt. Herr Kollege, wie können Sie Diskusprolaps ausschließen? Entschuldigung, bitte wiederholen. Wie können Sie Diskusprolaps ausschließen? Ja, mit Anamnese gibt es keine Ausstrahlung. Das ist sehr wichtige Symptome für uns. Und der Patient hatte keine Parästhesie und Paresie. Das spricht für Osteoporose. Aber um Diskus prolapsus auszuschließen, werde ich CT des Wirbelsäule und gegebenenfalls MRT durchführen. Welche Metastasen denken Sie in diesem Fall? Prostatmetastasen ist wichtig. Ja. Wie können Aber wir Prostatkrebs diagnostizieren? werde ich erste digital rektal Untersuchung durchführen. Dann werde ich eine Labor Untersuchung durchführen. Dabei werde ich PSA kontrollieren. Danach werde ich eine rektal Sonografie durchführen. Und machen Sie Biopsie? Ja, gegebenen fast ja, müssen wir eine Nadelbiopsie, um mögliche Prostatkarzinoma auszuschließen oder diagnostizieren, ja. Okay. Was empfehlen Sie den Patienten nach der Behandlung? Ich empfehle den Patienten Nikotinkarenz, körperliche Bewegungen und Vitamin D empfehlen. Und Sonne? Ja, Sonne ist sehr wichtig für Vitamin D produzieren, ya. Kalsiumreichende Ha, Entschuldigung? Ernährung. Kalsiumreichende, kalsiumausreichende Ernährung. Ja, sehr wichtig, ja. Sie haben recht, Herr Oberarzt. Okay, vielen Dank, Herr Kollegen. Bitte gehen Sie unser Infodesk und nehmen Sie Ihre Zertifikat.